السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Meine lieben Geschwister, machen wir weiter mit der 40. Frage aus unserer Unterrichtsreihe 200 Fragen und Antworten zur Aqida. Die 40. Frage ist: Was ist der Beweis, dass der Iman die ganze Religion umfasst? Sozusagen, wenn ich sage Iman, dann bedeutet es der komplette Islam. Und die Sache ist eigentlich klar. Auch im Koran und in Hadithen gibt es dazu sehr, sehr viele Beweise. Und grundsätzlich sagen die Gelehrten dazu, wenn der Islam alleine oder der Iman alleine auftritt im Wortlaut, dann ist immer alles zusammen gemeint. Also wenn ich nur über den Islam spreche, dann meine ich nicht nur die 5 Säulen vom Islam, sondern auch die 6 Säulen für den Imam, die ganze Religion eben. Und wenn ich sage Iman einzeln, dann meine ich auch die komplette Religion damit. Und wenn sie zusammenkommen, dann unterscheiden sie sich, dann ist natürlich die 5 Säulen des Islam gemeint und die 6 Säulen des Iman gemeint, je nach Kontext natürlich. Der Autor, Rahmatullahi alayh, bringt hier ein Hadith bezüglich dem Stamm oder dem Abgesandten oder von mir aus dem Delegierten einer Delegation. Die Übersetzung ist wieder ein bisschen zu viel, wurde hier mit reingebracht, wahrscheinlich zum Verständnis. Ich nehme das aus dem Original einfach heraus, weil es kürzer ist und wo somit wir direkt auf dem Punkt kommen, wo es heißt einfach, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu ihnen, ich befehle euch Al-Imanu Billah an. Al-Iman, also er sagt hier Al-Iman, den Glaub, das Wort Iman. Ja, und wenn wir das wörtlich übersetzen, ich befehle euch dann den Glauben an Allah alleine an. Also, dass ihr an Allah alleine glaubt. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wisst ihr, was der Glaube an Allah alleine ist? Ja, der Iman an Allah, also an einen Gott. Und sie sagten, Allah und sein Gesandter wissen es besser. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Shahada, also La ilaha illallah, Muhammad al-Rasulullah, das Beten, die Zakat geben und so weiter. Und zählt sozusagen diese Sachen der Religion auf. Und daran sieht man, dass er Iman als Islam eigentlich hier wieder gibt. Und er bringt hier das als Beweis, dass der Iman eigentlich die ganze Religion umfasst, beziehungsweise, dass man, wenn man Iman sagt, die ganze Religion meint. Na, ich denke, die Sache ist auch verständlich und klar. Der Hadith ist bei Sahih Bukhari und Muslim. Und da brauchen wir nicht viel drum herum reden. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.